1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind die ersten 12 Minuten ungefähr hier im Radio alleine und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute Nacht heißt, alles an mir ist unecht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die also deren Äußeres entweder durch Schönheitsoperationen oder durch Unfälle oder Krankheiten extrem verändert wurde. Oder mit Leuten, die oder in deren Leben eine ganz große Lüge vorherrscht oder die in Lügen verstrickt leben. Oder auch gerne, die zum Beispiel im Netz eine völlig andere Identität leben. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, für euch kostenfrei. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. So, wer ist mein erster Anrufer? Mein erster Anrufer ist eine Anruferin und sie ist 16 Jahre alt und heißt Nathalie. Hallo Nathalie. Hi Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Alles an mir ist unecht, das sagst du? Naja, nicht alles, aber vieles. Was ist denn unecht? Also meine Haare zum Beispiel. Ich habe eine Haarverlängerung schon seit einem Jahr. Ja. Dann meine Fingernägel. Lass uns über die, erstmal kurz, die Haarverlängerung ist, wie lang sind die, waren die Haare, wie lang sind sie jetzt? Also die Haare waren so, also inzwischen sind sie schon so ein bisschen kürzer wie schulterlang und früher waren sie dann schon so ganz kurz. Also halt nicht ganz kurz, aber okay, also für einen Frauenschnitt schon ziemlich kurz. Ich dachte, die würden jetzt bis an den Po hinten hängen oder so. Ja, die mit Verlängerung schon. Ach ja, das meine ich ja. Achso, mit der Verlängerung. Ich meine, mein eigenes Haar ist halt ein bisschen kürzer wie schulterlang. Ach so, verstehe. Dann habe ich noch die Verlängerung. Ja. Und die macht die halt schon bis zum Po. Welche Farbe? Schwarz. Schwarz. Okay. Mhm, also, ich hatte auch schon blond und braun, ja. Aber im Moment schwarz. Okay, also, die Haare sind sehr lang. Was noch? Ja, die sind halt auch kein echtes Haar. Die sind synthetisch. Das ist halt auch ein bisschen dumm mit der Pflege. Und das sieht man halt auch, wenn Licht drauf scheint, dann glänzt es halt schon ein bisschen mehr wie das eigene Haar. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Werden die angeschweißt irgendwie an die echten Haare? Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Also im Moment habe ich sie so, dass sie dran genäht sind. Dran genäht? Mhm. Kann man Haare nähen? Haare an Haare nähen? Ja, das ist so. Da werden meine eigenen Haare werden weggeflochten. Ja. So Art Cornrow. Ach so. Und danach bekommt eine Presse dran genäht. Ach so. Und diese neuen Haare sind künstlich, wie du sagst. Ja. Mhm. Okay, zähl erstmal ein bisschen weiter auf. Also was ist noch unecht? Die Fingernägel hast du gerade angefangen. Mhm. Wie sehen die aus? Also immer anders. Also im Moment habe ich halt das obere Weiß. Ja. Da habe ich so ein paar Herzchen drauf. Also die mache ich mir jeden Monat. Also die sind halt auch noch länger. Ja, wie lang sind die? Wie viel Zentimeter stehen die über? Kann ich jetzt schlecht sagen. Ich sag mal 1 Zentimeter. 1 Zentimeter. Ja, geht ja noch, ne? Also es gibt ja manchmal Frauen, die haben so irgendwie einen halben Meter da Fingernägel, wo ich immer denke, wie machen die das bloß im Alltag? Okay, 1 Zentimeter kann ich mir noch vorstellen. Ja. Schön bunt mit halt Herzchen. Kommt drauf an, wie sie wachsen. Klar. Was ist noch unecht? Also unecht eigentlich nichts, aber zum Beispiel meine Augenbrauen, die zupfe ich mir eigentlich auch immer ganz ab und übermal sie dann halt. Und ich gehe eigentlich auch nie ohne Schminke raus. Ja. Ist ja alles noch so, würde ich mal sagen, so im relativ normalen Rahmen, ne? Ja. Oder hast du da schon irgendwie ein ungutes Gefühl bei? Nö. Nö. Ist da vielleicht auch mal einfach nur so eine Mode? Vielleicht machst du das noch eine Weile und dann werden die künstlichen Haare wieder abgeschnitten und hast eine ganz andere Frisur, stehst auf andere Sachen, kann ja sein, ne? Ich weiß nicht, also im Moment würde ich sie jetzt noch dran lassen. Ich habe sie ja schon ein Jahr so lang. Und man weiß ja nicht, was in 4, 5 Jahren ist. Na gut, in 4, 5 Jahren vielleicht. Ist das nicht tierisch lästig, so lange Haare zu haben, die bis an den Po reichen? da hast du immer einen riesen Klumpen hinten hängen, oder wenn du im Bett liegst. Na gut, schon. Also beim Baden gehen zum Beispiel ist es schon nervig, da muss ich mir immer die Haare hochbinden, muss aufpassen, dass ich nicht unter Wasser komme. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und wenn es dann heiß ist, dann schwitze ich halt schon, wenn ich die Haare offen habe, weil ich trage sie eigentlich meistens offen. Ja, und ganz abgesehen davon, die zu waschen, das ist ja auch nervig. Ja. Ich hatte früher auch längere Zeit schulterlanges Haar, das ging mir hinterher so auf die Nerven, dieses immer zu waschen und föhnen und dann habe ich den Collar irgendwann gekriegt, radikal, alles weg und Kurzhaarfrisur und fühle mich sauwohl damit. Aber das ist bei Männern natürlich ein bisschen anders als bei Mädels. Ja, ja. Ja, Nathalie, aber du fühlst dich wohl, das ist das Wichtigste, ne? Ja. Und hast Spaß daran, dir auch die Herzchen auf die Fingernägel zu malen. Ja, das mache ich ja nicht selber, das lasse ich mir machen. Ah, bei einer wie heißt das, in einem Nagelstudio? Ja. Hey, also alles ganz professionell bei dir. Ja, ja. Wie viel Geld investierst du in diese Sachen so ungefähr? Also Fingernägel 20 Euro jeden Monat und die Haare mache ich mir so alle 2 bis 3 Monate. Da kostet so zwischen 100 und 140. Wow. Und ja. Die Kohle hast du? Ja, die habe ich. Woher hast du die? Also Taschengeld bekomme ich. Ja. Dann habe ich noch ein bisschen halt so von Geburtstag, also. Weihnachten habe ich so ein bisschen gespart und dann gehe ich ab und zu noch so nebenher putzen. Achso, verstehe. Ja, das ist doch auch schon ganz gut, wenn du dir das nebenher verdienst, das Geld. Ja. Für dein tolles Äußeres. Ja, also ich finde es in Ordnung, wenn du Spaß dran hast. Es ist alles so eine Modesache, warum nicht? Nathalie, danke für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Und lass es dir mit dir gut gehen und deinen Sachen. Tschüss. Ciao. Das war unsere Nathalie. Und hier ist unser Sebastian, der ist 17. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, Sebastian. Alles an mir ist unecht. Was ist denn an dir unecht? An mir sind meine Klamotten unecht. Wie Klamotten? Ich kann mir die Kleidung eigentlich nicht selber leisten. Ja, welche Kleidung trägst du denn? Eigentlich so Markenkleidung. Ach so. Ja, genau. Ach so, jetzt verstehe ich erst. Und du kaufst dir so Plagiate, also so nachgemachtes Zeug? Nein, ich kann mir die Kleidung eigentlich nicht selber leisten. Ja, ich verstehe. Und deshalb kaufst du dir Sachen, die unechten, aber die aussehen wie echte? Nein, ich kaufe mir die Klamotten nicht durch mein eigenes Geld. Sondern? Ich glaube bei meinen Freunden das Geld. Du klaust bei deinen Freunden das Geld? Ja, genau. Damit du dir diese Markenklamotten kaufen kannst? Ja, genau. Wie bist du denn drauf? Ja, ich kann mir das selber nicht leisten. Ja, aber dann klaut man doch nicht von seinen Freunden das Geld. Ja, aber ich kann. Die haben selber so tolle Klamotten. Ich keinen anderen Ausweg. Ja, aber es ist gar keine Diskussion, dass du dir nicht das Geld von anderen Leuten klaust, um dir irgendwelche geilen Klamotten zu kaufen. Wie viel Geld klaust du denn da immer? Es kommt drauf an, meistens so durchschnittlich 50 Euro. Im Monat? Das ist so halt, kommt drauf an, bei welchem Freund ich bin. Also, das kann mal einmal im Monat sein, kann auch mal alle 6 Wochen sein, oder? Ja, genau. Also unterschiedliche Zeitabstände dazwischen. Aber fällt denen, 50 Euro ist viel Geld, fällt denen das nicht auf, wenn dann immer Geld weg ist, wenn du mal da warst? Ja, also bis jetzt bin ich einmal erwischt worden und dadurch habe ich eine Anzeige bekommen. Ja, zu Recht, ne? Und was ist daraus geworden? Ich musste Sozialarbeit verrichten. Ja. Und wie hat der Freund reagiert? Er hat mir die Freundschaft gegeben und hat jetzt eigentlich soweit keinen Kontakt mehr zu mir. Aber spricht sich das in deinem Kreis, in deinem Freundeskreis nicht rum, dass du einer bist, der Geld mitgehen lässt? Das war eigentlich ein Schulkamerad aus meiner alten Klasse. Und er hat eigentlich keinen Kontakt zu meinen jetzigen Freunden. Wie oft hast du schon geklaut? Eigentlich fast immer, wenn ich bei ihm war. Nee, wie oft du überhaupt jetzt schon so insgesamt in der letzten Zeit? Oh, ja, das. Ich denke schon öfters wie 20 Mal. Öfters als 20 Mal? Ja, genau. Und nochmal gefragt, werden die Leute nicht stutzig, dass immer wenn du da bist, dass dein Geld dann weg ist? Ja, also bis jetzt hat mich noch niemand direkt darauf angesprochen. Wie kommst du denn an das Geld ran? Das ist meistens, da meine Freunde meistens eine Hausparty machen, habe ich da eigentlich einen leichten Zugang zu ihren Geldbeuteln. In irgendwelchen Taschen oder Jacken und so? Ja, genau, und dadurch suche ich. Sebastian, das ist die unterste Schublade, was du mir da erzählst. Ja, aber ich kann mir ja nicht sagen. Hör doch auf, komm. Komm, jetzt, da will ich kein Aber hören. Bist du denn bescheuert? Aber meine Eltern sind doch Hartz-IV-Empfänger. Ja, das ist doch auch egal. Das ist doch kein Grund, straffällig zu werden. Du machst dir doch deinen ganzen Lebensweg kaputt. Abgesehen davon, wie stehst du da bei deinen Leuten? Dann geh arbeiten, dann such dir irgendwelche Jobs oder dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und hast nicht diese Klamotten. Aber du kannst doch nicht die Sachen, das Geld klauen, Mensch. Aber sie haben doch das Geld dafür. Ja, ist doch egal, was denn das für eine Moral? Du, wenn die noch so viel Kohle haben, bist du nicht berechtigt dazu, dass du das klaust? Was machst denn du? Ich gehe noch auf die Schule. So, Jobs denn nebenbei? Nein. Ja, siehst du, da haben wir es doch schon. Warum Jobs denn nicht nebenbei? Ich kann die Zeit dafür nicht aufnehmen. Oh, komm. Ich habe das auch gemacht. Das machen so viele Leute. Irgendwelche kleinen Jobs kann man immer machen. Zeitung austragen, Regale einräumen oder irgendwas. Irgendwas gibt's immer. Also, das finde ich wirklich eine üble Sache, wenn du dich da so durchschlägst. Da möchte ich sehr, sehr, sehr, sehr jetzt dir ins Gewissen reden und das sein lassen. Aha. Nicht nur, weil das einfach ein Scheißverhalten ist, sondern weil du dir selbst damit auch schadest. Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht. Du hast ja schon einen Warnschuss bekommen da mit deinen Sozialstunden. Ja. Wer einmal anfängt, kleine Sachen zu klauen, klaut auch irgendwann große Sachen. Ja. Und dann hast du ein tolles Leben vor dir mit Knast und vorbestraft sein und so weiter. Also Sebastian, ich habe dir meine Meinung gesagt. Okay? Dann machen wir jetzt mal Schluss, ne? Okay. Ich hoffe, dass sich das alles radikal ändert bei dir. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Viel Glück dabei. Okay, danke schön. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ein paar Sekunden Musik und dann kommt das Fernsehen. So, und jetzt kann ich auch ganz herzlich die Zuschauer des WDR Fernsehens begrüßen. Schön, dass ihr auch da seid. Es ist noch ein bisschen später geworden, als ich gestern angekündigt habe, aber nun seid ihr da, das freut mich sehr. Unser Thema heute Nacht heißt, alles an mir ist unecht. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die äußerlich eine ganze Menge an sich verändert haben, beispielsweise durch Schönheitsoperationen und daher sehr viel künstlich ist, die aufgrund von schweren Krankheiten vieles an sich äußerlich verändern mussten und deshalb auch sagen, es ist alles oder es ist sehr viel unecht an mir. Und im übertragenen Sinne auch gerne mit Leuten, die so sehr in Lügen verstrickt sind in ihrem Leben oder eine große Lüge mit sich herumtragen, dass sie auch sagen, eigentlich ist so mein Leben sehr, sehr unwahrhaftig und insofern dann auch unecht. Und dritte Variante auch, würde gerne mit ein paar Leuten reden, die im Netz eine völlig andere Identität haben und dann wirklich komplett unecht sind und unehrlich, als sie im normalen Leben auftreten. Also, das Thema Alles an mir ist unecht. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 5050, kostenfrei oder mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Marion. Marion ist 60 Jahre alt. Hallo Marion. Hallo? Also noch nicht so ganz. Na? Nächste Woche werde ich 60. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Also, ich mach's nochmal. Das war mein Fehler. Ich habe gesagt, ich bin 60. Ich mach's nochmal. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Marion. Und Marion ist 59 Jahre alt. Noch. Genau. Marion, alles an mir ist unecht. Stimmt das bei dir? So kann man es eigentlich nicht sagen. Oder einiges an dir ist unecht. Einiges ist unecht, ja. Was ist denn unecht? Sagen wir mal so, wenn wir nicht in der heutigen Zeit leben würden, dann sehe ich ganz anders aus. Ach, Und was hast du gemacht? Und ich bin sehr dankbar für die Zeit und für den Fortschritt, den es gibt und dass es die Möglichkeiten gibt. Jetzt machst du mich neugierig. Ja, also es ist so, dass ich also ein Mensch war, der immer sagte, man muss in Würde alt werden, man muss zu jeder Falte stehen. Jede Falte erzählt eine Geschichte. Ja, ne, ich so bin auch immer eine sehr schlanke, attraktive, zeitgerechte Frau gewesen. Ja. Und irgendwie weiß ich auch nicht, dann ist das auf einmal so vor 4 Jahren passiert, dass ich mich immer öfter vor mir erschrocken habe, wenn ich so am Spiegel vorbeiging, in den Rückspiegel guckte beim Auto, weiß ich nicht. Und da habe ich mit meiner Freundin drüber geredet und die erzählte mir dann, guck mal, da gibt es so eine Creme, die baut die obere Schicht der Haut ab, die Falten ab und dann darfst du eine Zeit lang nicht duschen und dann, dann kriegst du neue Haut, faltenlos. Und dann bin ich auf die Recherche gegangen im Internet. Ja. Und dann stieß ich auf was ganz anderes durch Zufall, wo ich nie von alleine drauf gekommen wäre, weil ich auch totaler Angstpatient bin und weil ich mir sowas auch gar nicht leisten kann. Dann bin ich nämlich in Prag gelandet und da gibt es die Möglichkeit, ich mache es jetzt ganz kurz. Ja, ich habe Hals, Gesicht, alles lüften lassen. Ah. Und also richtig chirurgisch. Richtig chirurgisch. In Prag, und mit Unterschicht, nicht nur einfach straff gemacht, sondern Unterschicht, alles ist mitgemacht, war Mimik erhalten worden. Ich habe euch ein Foto gemailt, vorher, nachher, das zweite Foto ist 2 Wochen danach. Gerade kommt meine Redakteurin rein. Keine blauen Flecken, nicht. Vielen Dank, Katrin. Die Katrin bringt mir in der Tat ein Foto von dir. Ja. Ja, das ist ja spektakulär. Ist das nicht toll? Darf ich das in die Kamera zeigen? Bitte. Und ich beschreibe es erst den Zuhörern im Radio. Ich sehe links die Marion. Wie ich vorher aussah? Ja, mit sehr faltigen, kann man sagen, mit sehr schrumpeligen. Ich habe auch nicht immer sehr, ich bin auch ein Nachtmensch. Ne? Ja. Ich rauche und ich habe nicht immer gesund gelebt. Okay. Okay, das sieht man. Das sieht man. Um die Augen sehr faltig. Hier ja, diese, sagt man, Labialfalten oder wie das heißt. Alles sehr faltig, halsfaltig. Genau. Auf der rechten Seite sehe ich eine Frau. 2 Wochen später. Wie viel? Nach der OP. 2 Wochen danach. Das Gesicht ist noch ein bisschen angeschwollen von der OP. Lass mich erklären, den Radio zuhören. Auf der rechten Seite sehe ich eine Frau. Das ist eine andere, eine junge, eine strahlende Frau. Das bin ich heute noch. So, jetzt würde ich mal gucken, ob wir das im Fernsehen, ob unsere Kamera kann man das erkennen? Ich weiß es nicht. Also die Falten vor allen Dingen links. Also hier, hier müsste man die Falten sehen. Das sieht krass aus. Also wenn ihr es auch nicht so ganz gut erkennen solltet, ich erkenne das. Auch ich konnte mich ja gar nicht mehr schminken, die Oberlider. Und die haben ja alles gemacht. Hals ist rumpelig. So, und hier siehst du aus wie, also wenn ich dich da sehen würde, würde ich sagen, wie alt ist sie? 40? Und da passt der Hals alles wieder zu meinem Körper. Ich bin ganz happy. Ja. Also ein großes Lifting war das. Mhm. Hast du die Augen auch machen lassen? Die haben also Oberlider, Unterlider, die haben alles gemacht. Ja. Ich habe dummerweise nicht richtig begriffen. Ich dachte, dass dann die Stirn auch dazu gehört. Jetzt trage ich aber Pony, macht ja nichts, ne? Sonst hätte ich die mitmachen lassen. So, ein großes Lifting ist ein großer operativer Eingriff. Riesig war ja. Da wird man, glaube ich, hier hinten über den Ohren wird es aufgeschnitten und dann wird die Haut nach oben gezogen und abgeschnitten. Ist mal ganz, ganz trivial erklärt. So war es bei dir auch bestimmt. Nehme ich an, dass die das so gemacht haben. Ja. Ich habe also, sagen wir mal, ich bin montags morgens, ich bin sonntags angeflogen, ich habe 2 Wochen Urlaub genommen. Ja. Montags in den OP gekommen, donnerstags, dann habe ich montags, dienstags, mittwochs habe ich da gelegen und mit einem riesigen Verband um den Kopf und habe mir immer die Augen auch kühlen müssen. Ja. Und dann durfte ich Donnerstag wurde der Verband abgemacht, ich durfte duschen und Freitags wurde ich entlassen und ging auf den Flieger nach Hause. Hier wurden die Fäden weggemacht, im Krankenhaus hier in Deutschland und ich habe mich kaputt gelacht. Gott sei Dank war ich noch betäubt so ein bisschen, weil die Nerven ja kaputt geschnitten waren. Ne? Die haben versucht, wie die da genäht haben, die haben weder Anfang noch Ende der Fäden gefunden, die Ärzte hier. Aber es ist die zwei Ärzte haben sich unterhalten ohne Ende. Ja, wo ist denn hier der Anfang? Wo ist denn das Ende? Wie haben die das denn gemacht? So ein Eingriff kostet in Deutschland bei einem Fachmann, bei einem renommierten Schönheitschirurgen Sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Wie viel hast du bezahlt? 4.500. 4.500. Ich würde sagen... Mit Unterbringung, mit Essen, mit allem. Ich würde sagen, in Deutschland bestimmt das 3- bis 4-fache, ne? Also ich denke mal 15.000. 15.000, ne? Oder noch mehr. Oder noch mehr, genau. Ja, bei einem renommierten... So, ja. Jetzt ist es bei dir gut gegangen. Du fühlst dich wohl, auch wenn du gerade von vorne in Spiegel, das bist du noch, du hast deine Mimik noch, sagst du. Ja, es ist nichts schief irgendwie. Sieh nur frischer, junger aus. Genau, ja, siehst du wirklich. Das Kompliment muss ich ja wirklich machen. Ja. Und die Narben sind gut verheilt? Da gab es von Anfang an eigentlich keine zu sehen. Aber ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ja gut, aber die sind gut verheilt. Die sind weg. Ja. Da sind jetzt die Haare drüber gewachsen. Ja, da ist auch nichts zu sehen. Wirklich nicht. Wie groß waren die Narben? Wie viele Zentimeter? Es war nur ein bisschen geschwollen, mehr nicht. Aber du hast ja gesagt, die haben genäht, da muss ja schon irgendwie ein Faden dann gelegt worden sein. Ja, aber richtig Narbe kann ich dazu nicht sagen. Also du bist rundherum zufrieden? Ja. Ja. Jetzt ist das natürlich eine tolle Story. Mhm, ist es auch. Aber deshalb rufe ich auch an. Ich freue mich, dass es für dich so gut gelaufen ist, Marion. Ja. Dennoch muss man, glaube ich, eine große Warnung aussprechen. Ich habe vorher gefragt, was ist, wenn da was schief geht? Mhm. Und also jetzt meine persönliche Logik, ne? Hm. Da wurde mir gesagt, das hatten wir auch schon mal, also diese Ehrlichkeit hat mich schon mal verblüfft. Hm. Und wir haben das korrigiert. Mhm. So, und dann habe ich mir für mich überlegt, ich kenne ja nun die Schönheitschirurgen oder ich kann sie mir so nach meiner Fantasie vorstellen, unsere in Wien oder in Deutschland, die ganz bekannten Schönheitschirurgen, hätte ich das Geld überhaupt. Mhm. Und ich würde hinterher ankommen und würde sagen, ey, hier ist was schiefgelaufen. Da recht zu bekommen, das Geld hätte ich auch. Ist auch ein großes Ding. Dennoch, ja? Lass mich mal... Also, dennoch, aber die würden korrigieren. Die Warnung aussprechen, dass natürlich man mit größter Vorsicht vorgehen sollte. Also ich habe keinen Kontakt mehr nach Prag, überhaupt keinen. Dennoch, lass mich mal eben aussprechen. Das ist meine reine Begeisterung. Okay, dennoch lass es mich sagen, da man wirklich viele, viele üble Geschichten hört, wo Frauen oder auch Männer ins Ausland fahren, ins benachbarte, meist osteuropäische Ausland und die schlimmsten Dinge erleben. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Recherche, Recherche, Recherche. Ja. Es gibt da sicher auch gute, zweifellos, die muss man dann halt mit sehr großer Akribie suchen. Was ist das jetzt? Also wenn ich diese Bilder hier sehe, ich kann sie noch mal so zeigen. Mhm. Das ist ein anderer Mensch, ne? Ja. Fühlst du dich rundherum auch so? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerät man, wenn man einmal so ein Erfolgserlebnis mit seiner OP hat, in so eine, vielleicht in so eine Art Sucht, dass du jetzt dich, wenn du nackig bist, anguckst und denkst, oh, hier ist eine Orangenhaut und hier würde ich gerne noch was wegschnibbeln. Nee, das nicht. Nee, überhaupt also, nicht. Es bezog sich jetzt nur aufs Gesicht. Nur auf wirklich heiß Gesicht. Und ich habe auch wirklich überlegt, ich habe mich da vorher schon aufgehört. Ich war eine Frau, die nicht mal ungeschminkt zum Mülleimer ging. und dann hatte ich ein paar Jahre vorher aufgehört, mich zu schminken, weil ich es auch gar nicht mehr richtig konnte, oben mit den Falten über den Augen. Ja. Und dann hatte ich mir vorgenommen, mich wieder zu schminken, regelmäßig. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich schminke mich jetzt nach Lust und Laune. Ich habe also nicht danach auch angefangen, sofort mich wieder zu schminken. Ich bin dieses und ich finde es gut so und es lebst, ist okay. Lebst du eigentlich alleine? Ja. Ja. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wirklich Hand aufs Herz. Ich weiß, die Frauen sagen immer, oder alle Leute sagen immer, ich habe das für mich gemacht. Habe ich wirklich? Nein. Hast du es nicht gemacht auch für die Männerwelt? Natürlich. Ja. Klar, ich krieg da Streicheleinheiten durch die Blicke, aber das heißt doch nicht, nee, das heißt ja nun nicht, dass ich also, dadurch einen Kerl suche. Nee, das nicht. Also, nee, das nicht. Das ist nicht der Hintergrund, dass du denkst, deine Chancen sind jetzt höher. Überhaupt nicht. Aber du hättest es nicht gemacht, wenn du einsam alleine auf einer Insel leben würdest, demnächst, nur, immer. Wenn es da Spiegel gegeben hätte, doch. Ja. Oh. Ja, wirklich? Wirklich. Ich glaube, man macht die meisten Sachen doch nur für die anderen. Nee. Das sind immer so Sprüche, ich mach's für mich, aber... Wenn, Domian, wenn du dich schick anziehst, fühlst du dich doch super gut, oder? Ja und nein. Weißt du... Du machst das auch für dich. Nein, ich will dir was wenn sagen. Wenn du Geduld nein, hast, ich, wenn ja, du... Okay, ich will dir ein Beispiel sagen. Ich hasse es zum Beispiel auf irgendwelche Partys, Empfänge, wichtige Angelegenheiten eingeladen zu werden, weil da muss ich mich aufbrezeln. Ich liebe es, wenn ich in den Bergen bin oder wenn ich in Skandinavien bin und laufe dann mit meinem ollen Holzfällerhemd rum und meiner alten Korthose und alles ist egal. Weißt du? Das liebe ich auch. Ja. Aber dann gibt's auch wieder das andere, wo man sich dann mal, nicht jeden Tag, ne? Mhm. Aber wo man die Möglichkeit hat, sich mal so richtig schick zu machen. Mhm. Und ja, ich bin jetzt kein Gesellschaftsmensch, der jetzt ständig unterwegs ist, überhaupt nicht. Ich glaube, man kann das alles auch nicht verallgemeinern. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, mhm. egal wo jetzt die Ursachen herrühren und die Gründe. Du fühlst dich wohl und du hast mhm. dadurch mehr Lebensqualität. Mhm. Und das ist das Wichtigste überhaupt, finde ich. Ja. Ja. Ja. Ist das jetzt das erste und auch letzte Lifting oder könntest du dir vorstellen, irgendwann nochmal was zu machen? Ja, das hat mich dein Kollege schon gefragt. Ja. Das weiß ich ja jetzt noch gar nicht, denn ich wusste ja vor 5 Jahren noch nicht mal, dass ich jemals sowas machen würde. Also man weiß doch im Voraus nie, wie man reagiert. Ich würde mal sagen, sei froh und glücklich, dass das jetzt so gut gelaufen ist mhm. und fordere das Schicksal nicht raus. Nein. Ne? Nicht, dass es irgendwann machst, es in ein paar Jahren nochmal, dann geht's schief. Mhm. Genieß dich so, wie du bist und mhm. hast du jetzt viele, hast du 10 Jahre, 15 Jahre mindestens aufgeholt. Ne? Mhm. Wieder. Hab ich. Tolle Sache, unglaublich. Also ich gratuliere, aber wer es nachmachen will, bitte Vorsicht und mit aller Sorgfalt da in die Recherche gehen. Mhm. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, Marion. Mhm. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Dir auf Wiederhören. Auch. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt, wie ihr gesehen oder gehört habt, alles an mir ist unecht. Ich möchte ja mit Leuten reden, die äußerlich eine ganze Menge an sich gemacht haben durch Schönheits-OPs oder die haben machen lassen müssen aufgrund von Krankheiten oder aber die in großen Lügen leben und die insofern auch sagen, eigentlich ist mein Leben unecht, weil ich um mich herum ein Lügengebilde aufgebaut habe. Und das ist vielleicht auch nicht das Schönste dann, in einer solchen Lüge zu leben. 0800 220 5050 und herzlich willkommen, sage ich, zu Julia. Julia ist 20 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo Domian, grüß dich. Julia, was ist denn an dir unecht? Fast alles. Vom Kopf bis Fuß. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du bist 20 Jahre alt. Süße 20 mhm. Jahre alt. Süße, sexy, heiße 20, ja. So, jetzt erzähl mir, was alles an dir unecht ist. Fangen wir von oben an. Ja. Meine Haare, meine Extension, fast jede dritte Frau läuft mit Extension rum. Das ist ja schon ganz normal. Extension ist, muss man nochmal erklären, sind Haarverlängerungen? Haarverlängerungen, richtig. Mhm. Ich habe lange blonde Haare bis unter Brust ungefähr. Ja. Aha, ne, bisschen so fülliger. Ja. Und dann gehen wir weiter rüber Richtung Gesicht. Möchte ich gerne Zeiter meine Nase machen. Schön richten lassen. Bisschen kleine Stupsnasen möchte ich gerne pumpen. Möchtest du oder hast du? Genau, das möchte ich. Das aber du. Was ich schon gemacht habe, ist meine Lippen habe ich gemacht. Meine Brüste habe ich gemacht auf Größe 80G. Hey. Dann habe ich meinen Bauch. Also stopp, nicht so schnell. Die Lippen sind wahrscheinlich aufgespritzt, oder wie? Genau. Das hält aber nicht lange, ne? Oder? Doch, auf jeden Fall. Muss man das also, nicht irgendwie alle... 12 bis 15 Jahre hält das auf jeden Fall. Ach, das Fall. Hält. Was ist da reingespritzt? Ist das... Mir wurde ein bisschen Fett vom Fett genommen und dann wurde reingespritzt und dann noch mit so einer beziehungsweise noch ein anderes Mittel zusammengemischt und dann in die Lippen gespritzt. Genau. Und das hält so lange? Das hält richtig lange. Sieht auch sehr natürlich aus. Also du hast wirklich einen Schmollmund jetzt. Ein Kussmund. Ein Kussmund, natürlich. Ja. Ein Kussmund. Die Nase soll dann noch als süße kleine Stupsnase verändert werden. Wie ist, genau. wie ist die Nase denn jetzt im Moment? Nicht schlecht, aber könnte noch besser werden nach der OP. Nicht schlecht heißt, das ist eigentlich eine ganz... Ich habe eigentlich eine ganz normale Nase. Ja. Möchte ich aber gerne vielleicht ein bisschen noch in den Seitentypen, vielleicht ein bisschen noch dünner haben, kleiner und vorne ein bisschen zum Knopf, vielleicht noch... Wahrscheinlich, wenn ich dich hier sehen würde, würde ich sagen, Julia, bist du des Wahnsinns? Die Nase ist putzig, lass sie so stehen. Könnte sein, ne? Wenn du mich sehen würdest, würdest du sagen, Julia, siehst du heiß aus. Ja, so ist die Julia. Sie ist alles andere als unselbstbewusst. So, dann machen wir weiter. Die Lippen sind schön dick. Die sind aufgespritzt. Richtig, genau. Die Brust ist gemacht. Ich hatte wirklich 70 B, halb zwischen A, B hatte ich gehabt. Ja. Dann habe ich die vergrößert. Wann? Du bist ja erst 20, Mensch. Ja, mit 18. Mit 18 schon. Und das hat der Chirurg dann auch so mitgemacht? Genau. Wie viel hat das gekostet? Die Brüste haben pro Brust 7.500. Boah. Pro Brust 7500? Also insgesamt genau. 15.000 Euro? Weil das ist, dafür weiß man, man kann ja nicht direkt von Anfang an ja direkt auf 80G gehen, wenn man gerade mal 70 AB hat. Ach, das waren das mehrere Eingriffe? Das wären mehrere Eingriffe, muss man staffelweise machen. Von daher, so. Wenn man so überlegt, sind eigentlich die 7.500 pro Brust eigentlich gar nichts, sind Peanuts. Aber die wurden immer dann gleichzeitig operiert, ne? Du kannst beide, ja klar. Nee, sonst natürlich. Sieht das ja. Also beide, natürlich. Sonst fährst du ein bisschen natürlich. Sehr. Ist ja wahnsinnig viel Kohle. Woher hast du das Geld? Ja. Die verdiene ich mir selber. Ansonsten frage ich Mama, Papa ein bisschen. Darf ich fragen, wie du in deinem zarten Alter schon so viel Geld verdienst? Ich studiere BWL und nebenbei bin ich Tänzerin in einer Nachtbar. Ach so. Ja, da verdient man Kohle, ne? Tänzerin in der Nachtbar heißt aber nicht, dass du als Prostituierte arbeitest. Oder ab und zu auch schon mal. Nein. Also Tänzerin und Prostituierte sind, wie gesagt, noch zwei natürlich, Welten dazwischen. Ja, ich frage nur um es klarzustellen. Also, bist, wenn ich sagen würde, du bist eine Edelstripperin, wäre das okay? Das will mal so gelten. Okay. Nee, wir sagen mal, ich bin so stolz auf mich, wie ich jetzt so aussehe. Ich liebe es, wenn die Männer mich angucken und mit dem Blick mich gerne ausziehen möchten. Ich liebe es, wenn ich auf der Bühne stehe, einfach mal meinen Körper weiblich bewegen kann und wenn alles genau so perfekt ist, wie ich mir wirklich vorgestellt habe. Bist du auf der Bühne? Bin ich sehr, sehr zufrieden. Bist du auf der Bühne ganz, dann irgendwann ganz nackig? Ja, ne? Ich bin ganz nackig. Ganz nackig. Mhm. Verdienen genau. Entschuldigung, bitte, wenn ich das so frage, kann man da wirklich so viel Kohle verdienen? Man verdient da wirklich sehr, sehr viel Kohle. Komm, jetzt raus, auf den Tisch. Was verdienst du pro Abend, wenn du ein paar Stunden auftrittst? Domian, bitte. Eine Frau schweigt und genießt. Ja, ich höre schon eine Geschäftsfrau, die plaudert nicht alles aus. Nein. Okay, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du in einem entsprechenden Etablissement arbeitest, dass man da schon ganz gut Kohle verdient. Wir waren bei den Brüsten. Genau. Können wir noch weiter nach unten gehen? Was kann man da noch machen? Wir können noch tiefer runtergehen. Bitte. Auf jeden Fall, ich habe mein Fett abgesaugt am Bauch. Hattest du Fett? Nein. Also kaum. Aber doch, schon. Also ja, für mich schon. Also ein bisschen muss da... Ein hatte ich gehabt auf jeden Fall und die wollte ich nicht. Ich wollte komplett straffen Bauch haben und habe da Fett abgesaugt, dann an den Oberschenkel, an den Po habe ich dann noch was gemacht. Ja. Dann möchte ich gerne noch meine Füße verkleinern. Wie bitte? Ja. Habe ich richtig verstanden? Du willst deine Füße verkleinern? Also heutzutage sind die Füße wirklich das A und O. Es gibt so viele Männer auf dieser Erde, die auf Füße stehen. Und ich habe leider Größe 41, es ist so groß und auf den High Heels sehen die 41 auf jeden Fall gar nicht gut aus. Wie groß bist du als im Gesamten? Also ohne High Heels bin ich 1,78. 1,78, Schuhgröße 41 ist in der Tat für eine Frau recht üppig ausgefallen. Ich habe da Jumbo-Füße. Ja, gut, okay, verstehe ich. Gar nicht gut aus. Daher möchte ich definitiv unbedingt kann man auf 38, 39 runtergehen, damit es wirklich zu meinem Körper passt. Das ist ja unfassbar, das habe ich noch nie gehört. Wie kann man denn Füße verkleinern? Das ist ja eine grauselige Operation. Da müssen ja die ja doch, also diesen Schmerz nehme ich auf jeden Fall in Kauf. Ich nehme auch alles andere in Kauf, damit ich wirklich nur gut aussehe und sexy bin. Wie macht man, hast du dich ja erkundigt, wie verkleinert man Füße? Ja, das habe ich mich erkundigt, auf jeden Fall. Es ist dann so, dass man vorne mal an den Zeh mal den Knochen da rausnimmt, zerbricht und dann nochmal und dann ist auch so verkleinert. Einfach mit den Zehen vorne. Mhm. Also den normalen Fuß kann man ja nicht verkleinern, man kann die Zehen verkleinern. Ja, die Zehen kleiner runter. Aber kannst du die von 41 auf 8 oder 37, kann man... Nee, 38,5, 39, aber eher so 39. Aber dann stimmen doch die Proportionen gar nicht. Man hast ja so einen großen Mittelfuß und so kleine Stummelzehchen. Nee, das ist ja mit dem Chirurgen ist schon alles geklärt und wie er mir das bildlich erklärt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen und ist es der Arzt, den ich vertraue. Das macht ein Arzt in Deutschland? Oder fährst du ins Ausland? Ins Ausland? Ins Ausland, genau, in der Türkei. In der Türkei? Ja. Also, ich bin fast sicher, dass ein seriöser Schönheitschirurg in Deutschland das gar nicht macht. Ich habe es noch nie gehört. Ich habe mich da auch ganz ehrlich gesagt auch gar nicht in Deutschland erkundigt. Ich habe mich direkt an meinen Arzt, den ich kenne, den ich vertraue, direkt angewendet und den gefragt. Und von daher, wenn er meint, er kann das machen und ich vertraue ihm da. Wie gesagt, Domian, es ist mir so egal, welche Schmerzen ich danach haben werde, welche Nachwirkungen und Risiken entstehen. Das nehme ich auf jeden Fall in Kauf, weil ich möchte die geilste, hübscheste, sexyste Frau auf dieser Erde sein. Hm. Und klar ist Pamela Anderson, das ist definitiv mein Vorbild, aber ich weiß, ich habe es noch 10 Stufen höher als sie. So, und all die Gefahren, die damit verbunden sind, dass du vielleicht auch schwer krank wirst, dass Komplikationen entstehen, das ist ja alles egal. Das hat der Arzt zwar gesagt, aber so in Anführungsstrichen schlimme Risiken werden auf jeden Fall nicht entstehen, wenn ich meine Füße verkleinern werde. Nee, aber bei jedem chirurgischen Eingriff mit Vollnarkose hast du eine ganze Palette von Risiken, die entstehen können. Das fängt bei einer Embolie an und endet weiß ich was. Es gibt keine risikolose Operation, gibt's nicht. Nee, definitiv nicht, aber da sage ich auch no risk, no fun. Wer schön sein will, muss leiden. Unter diesem Motto lebe ich. Ich möchte schön sein. Ich möchte die Blicke von allen Männern bekommen und die ich auch echt bekomme. Von daher passt das. Das ist ja unfassbar krass, was du mir da erzählst. Das schleudert einen ja fast schon um. Dass man hinhergerissen ist. Also wenn du mich gerne sehen möchtest, also ich sehe eigentlich, ne, wenn du mich siehst, würde man doch sagen, boah. Ja, ich bin hinhergerissen zwischen Faszination und tiefer Empörung. Dass du dir deinem offensichtlich gesunden Körper so viel antust und dich solchen großen Risiken aussetzt für den schnöden Mammon, also fürs Geld und für deine extreme, extreme Eitelkeit. Du bist ja krankhaft narzisstisch. Oh? Nee. Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Also ich finde das schön. Ja, gut, da kann man sagen, ich finde das schön. Ja klar, aber dennoch ist es krankhaft narzisstisch. Das ist doch kein normales, gesundes Selbstbewusstsein, was du hast. Du wirst ja aus dir ein Kunstprodukt machen mit dem Ziel, dass alle Männer nach dir sabbern. Was hast du denn davon, wenn alle Männer nach dir sabbern? Den Reiz. Hast du einen Freund? Ja. Ah, du hast einen Freund? Ja. Einen tollen Mann? Super. Super. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Ach ja. Und was sagt der zu all deinen ganzen Eskapaden? Der steht vollkommen hinter mir und ja. Der findet das super. Und hat keine Angst. Und der unterstützt mich auch da. Was hat der? Der unterstützt dich auch. Der unterstützt dich auch. In allen. Ja. Mhm. Und der ist auch nicht provoziert, dass du sagst, ich will einfach allen Männern gefallen und will, dass alle Männer wahnsinnig werden, wenn die mich sehen. Das ist ihm egal. Ja, das ist ihm egal. Das macht ihm natürlich wesentlich ein bisschen was stolzer und nach dem Motto, ach ja, die anderen Männer gucken dich an, aber ich hab dich. Von daher sage ich jetzt, okay. Pamela Anderson hast du gerade genannt. Hast du ein Karriereziel, wo du hin willst? Playboy. Ja. Also dein Studium parallel weiterlaufen lassen? Definitiv. Du musst aber etwas in der Tasche haben, ne? Ja, natürlich. Verstehe schon. Sehr, sehr klug. Mhm. Ja. Und nebenher, also so schon so als Fotomodel oder irgendwie so in der Branche schon. Ja, also modelmäßig mache ich nebenbei ein paar Fotoshootings und so. Und ein paar Jobs auf Messen nehme ich natürlich auch an. Ja. Aber so an sich möchte ich mich erstmal auf mein Studium konzentrieren, habe ich ja nicht mehr so lang. Ja. Und dann möchte ich dann irgendwann mal wirklich dann erfolgreich sein. Mhm. Soap wäre auch vielleicht was für dich. Irgendwann mal vielleicht auch eine super Nachtkippe öffnen. Sowas, ja. Oder wie wär's mit einer Pornoproduktion? Ach nee. Nein, das ist zu viel. Ja. Das dann auch nicht. Ja. Nee, nein, aber als Mitwirkende in einer Soap wäre dann auch nicht schlecht, ne? Im Fernsehen. Nee, das ist mir viel zu blöd. Ach, das ist ja so, verstehe. Sagt die Nachttänzerin. Nee, also, sagt die Striptease-Tänzer, nee. Das findet sie so blöd. Ja, so Soap darstellen, nee, was mach ich? Da tanzt du lieber im Nachtclub. Da tanze ich lieber, dann bin ich mit meinen Gästen, Kunden, nee, eher Gästen wirklich dann face-to-face und kann die dann sehen, indem ich dann meinen Körper regle und mit denen halt dann ein bisschen spiele. Das ist dann besser, als wenn ich mit einer Kamera spiele. Ja. Also ich glaube, ich muss dich mal angucken kommen, damit ich mir ein eigenes Bild machen kann. Sehr gerne sogar. So, das war unsere wirklich rundrum künstliche Julia, kann man so sagen, ne? Da ist nichts, da ist nichts authentisch mehr. Oder die, der Narzissmus ist authentisch, so kann man es ja auch vielleicht sehen. Wie auch immer. Ja. Wie auch immer. Ich wünsche dir, wenn ich deinen Weg auch überhaupt nicht teile und gut finde, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du gesund dabei bleibst, dass da alles immer gut läuft. Das wünsche ich dir wirklich, Julia. Hast du gerade noch 2 Minuten Zeit? Für was denn? Soll ich ganz ehrlich sein? Na? Es ist, wie sage ich das jetzt? Damals in der Schule, wenn du von allen gehänselt wirst und nicht beliebt warst und von niemandem die Blicke bekommst. Und du meinst, das ist so der Impuls für all dieses? Ja, dann ist es irgendwann mal, wo ich für mich sage, hallo, ich bin auch noch da. Wenn ich dann die anderen Mädels da damals in der Oberstufe so sehe und wenn die da irgendwie ganz tolle Jungs als Freunde haben. Nun nimmt unser Gespräch eine seltsame Wendung, ne? Okay, also das war dann so die Erklärung, wie das so gekommen ist. Weißt du, wie toll das ist, wenn ich jetzt alle Blicke bekomme von allen Männern, wenn die so denken, schau dir mal die geile Frau da an. Damals hatte ich diese Blicke niemals bekommen, nie. Ja, verstehe. Und jetzt bin ich so stolz auf mich, dass ich so aussehe und ich habe noch weit Ziele, die ich noch verfolgen werde. Und ich weiß, dass ich jetzt so gut aussehe und meinen Weg gehen werde. Okay, Julia, somit habe ich eine Erklärung auch, woher das so kommt, alles. Das ist ja dann auch interessant, das so einzuordnen. Ich wünsche dir, aber ich bleibe in meinem Wunsch, dass es dir gut geht, das ist das Wichtigste. Und ja, das geht es auch. Liebe Lydia, alles Liebe wünsche ich dir. Vielleicht laufen wir uns mal in Köln über den Weg. Ja. Dann mach dich bemerkbar, wenn du mich irgendwo siehst. Ja, ich schreie nach dir. Ja, genau, ich bitte darum. Alles Gute, Julia. Tschüss. Danke, Doga. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema: Alles an mir ist unecht. Ist es bei euch so, in Ansätzen wie bei Julia? Oder ist viel an euch unecht, weil ihr vielleicht schwer krank wart und vieles verändert wurde an eurem Körper? Zur Lebensrettung geradezu? Oder lebt ihr mit einer großen Lüge? Oder habt ihr im Netz eine Identität aufgebaut, die ganz unecht ist? Also das heißt, dass sie gar nichts mit eurer wirklichen Identität zu tun hat. 0800 220 5050. Heute ist der Abend der ganz jungen Leute. Alex, 18 Jahre. Hallo Alex. Hi Domian. So. Also ja, erstmal muss ich dir sagen, ich finde deine Sendung ja mal mega cool. Danke, das freut mich, dass du sagst. Ja, also ich habe im Moment Schulferien, also schon mal länger und ich muss dir sagen, echt cool jeden Abend. Dankeschön. Schulferien, sind das Pfingstferien noch oder wie? Nee, ich habe meinen Abschluss jetzt gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich Alex, das ist nur jetzt so, weil sonst, ne? Okay, ist ja egal. Das ist ja völlig ja, ist egal. Jeder kann sich ja nennen, wie er will hier. Ja, ich habe also meinen Schulabschluss fertig jetzt und deswegen habe ich jetzt bald vielleicht noch mündliche Prüfung. Ah, verstehe. Also Abitur gemacht? Ja, Fachabitur. Super, Gratulation. Jo, danke. So, zum Thema. Alles an mir ist unecht. Da piepst du irgendwas. Ja, also, ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich guck mal hier bitte. Einen Augenblick. Ich rufe mit dem Handy an. Ja, red einfach mal. Wenn schon. Ja, alles an mir ist unecht. Insofern, dass ich im Internet ein Profil habe, was ich nicht bin. Ah, das alte Lied. Genau. So, wie sieht das Profil im alten Internet aus? Ist bei Schüler-VZ, Schuli-VZ, Man-VZ, alles was gibt's. Ja, und wie stellst du dich denn da? Ja, als hübscher Kerl, der so 20 ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt 19, 20, 21, irgendwie was um den Dreh, ja, bin ich. Und ja, der dann plaudert mit netten Mädels dann, hübschen Mädels, wo also, ich jetzt vielleicht aus in echt nicht drankommen würde. Also wie hübsch wie attraktiv stellst du dich im Netz dar? Ja, also wie halt das ideale Schönheitsbild im Moment ist, ne? Beschreib mal. Ja, Sixpack, so jetzt als Kerl, ne? Ja. Sixpack, braun gebrannt, 1,85 groß oder so ungefähr, ich weiß nicht. Ja, und dann halt immer so, wie die Mädchen das gerne haben wollen. Welche Augenfarbe? Blau. Hellblau. Haarfarbe? Ja. Dunkelbraun. Dunkelbraun. Ja. Gewicht? Größe 1? Cool. 1,85, ich sage immer so 90 Kilo, weil der ist ziemlich muskelbepackter Kerl. Genau, bei Muskeln muss es so um die 90 sein oder 85, ja, genau. 85 auch noch okay. Irgendwie sowas, genau. Weil Muskeln sind ja schwerer als Fett, ne? Deswegen, ja, klar. Muss ja auch ein bisschen was wiegen. Stellst du in deine Profile auch ein gefaktes Foto? Ja, natürlich. Nur. Ja, nur. Mhm. Wo kriegst du die Fotos her? Irgendwo, aus dem Netz. Ja, also das ist immer ein Kerl, ich habe immer den gleichen. Ja. Und weil ich bin mal so im Internet rumgesurft und dann war ich auf so einer auf so einem Portal, das hieß Yappi oder so. Keine Ahnung, ungefähr so in der Art. Ja, und da habe ich dann den Kerl gesehen. Also wenn ich jetzt ein Mädchen wäre, würde ich den hübsch finden. Ja, hast gedacht, denn so will ich sein. Ja, so, jetzt sind wir alle extrem gespannt, wie du wirklich aussiehst. Jetzt bitte ich dich, mir die Wahrheit zu sagen. Ja. Wir sind ja unter uns und du bist anonym. Ja, unter uns, genau. Ja. ja, in echt bin ich sehr groß. Ich bin so zwischen 1,90 und 2 Meter. Das ist auch okay. Ja, sicher. Ja. Wie ich zwischen 100 und 110 Kilo, also ich bin nicht dünn. Ja. Ich bin aber auch nicht fett. Ja. Also ich bin auch wohl ein bisschen muskulös und ein bisschen dicker. Also ja. Kommt alles zusammen. Ja. Ja. Haarfarbe variiert, mal färben, ne? Ja. Zurzeit, gerade jetzt, im Moment, wie? Möchte ich nicht unbedingt sagen. Okay, um nicht erkannt zu werden. Oder nicht erwähnt. Genau. Augenfarbe, kann man sagen, blau. Blau, ja, klar. Ja, aber Alex, ich meine, du könntest dich doch so darstellen, das klingt doch attraktiv, bist doch ein stattlicher Kerl. Hässlich bin ich nicht, aber er sieht halt so aus, also ich kann dir jetzt eine Story erzählen, zum Beispiel, letztens habe ich mit einem Mädchen geschrieben, jetzt aus meiner näheren Umgebung, das kenne ich jetzt auch privat, und die hat sich bei mir bei MSN vor der Kamera ausgezogen. Mhm. Also hätte sie bei mir, glaube ich, nicht gemacht. Sie hat sich vor dir ausgezogen, ohne dich sehen zu wollen? Ja, sie wollte mich sehen, aber dann habe ich natürlich so Ausreden gehabt, wie zum Beispiel, ja, meine Cam vom PC ist kaputt oder so. Ja. Also so eine Standardausrede. Aber erstaunlich, dass sie es dann gemacht hat, dass sie nicht nur gesagt hat, ich ziehe mich nur aus, wenn du dich auch ausziehst oder dich zeigst. Ja, ich hab ihr natürlich leere Versprechungen gemacht, von wegen, ja, morgen hole ich mir eine, gehe nach Mediamarkt und hole mir dann die beste Kamera. Und morgen machen wir es dann. Ja, und ich habe natürlich auch einen super Beruf, mein Vater ist stinkreich, ich fahre ein super Auto, also was? Genau das. Hab eine eigene Wohnung und so. Also das ist schon. Was machst du? Du sagst, du hast gerade Abitur gemacht. Was macht dein Vater vom Beruf? Mein Vater ist selbstständig, hat einen Metallhandel. So, okay. Ja, ich bin Bankkaufmann. Ich hab schon stellvertretender Marktleiter, sage ich jetzt mal. Achso, in dem Profil ist das so. In dem Profil ist das so. Ja, also Vater hat ein Unternehmen und du bist im Bankfach. Genau. Was steht da noch so drin an Angaben so zum Privatleben? Ja, also ich habe so einen kleinen süßen Hund, habe ich natürlich, halt alles, wo so Mädchen drauf stehen. Ach so. Sehr geschickt. Ja, klappt auch ganz gut. Interessante Idee. Mädchen stehen darauf, wenn Jungs, wenn richtige Kerle einen kleinen süßen Hund haben, stehen die Mädchen darauf? Habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht und hat auch gut geklappt. Also, den möchte ich ja gerne mal streicheln bei dir und wohnt ja auch bei dir und so. Und dann, ja sicher, komm her und so. Und dann kommt man so halt ins Gespräch. Also, du hast natürlich keinen kleinen Hund. Und nee. Der Vater ist was wirklich vom Beruf? Und die, Schlosser. Schlosser. Schlossermeister, auch ja. Sehr ehrenwerter Beruf, nichts gegen einzuwenden. Nee. Du lebst zu Hause noch bei deinen Eltern? Ja, meine Eltern sind getrennt, ich wohne bei meiner Mutter. Bei deiner Mutter. Was macht die Mutter vom Beruf? Geht zwar alles sehr in Detail, aber die ist im Krankenhaus angestellt. Okay. Also alles nur normale Verhältnisse so, ne? Also kein. Ja, also wir sind jetzt schon nicht arm, wir sind schon mehr, also ich meine, Stiefvater ist auch Arzt und also wir haben auf jeden Fall gut Geld. Ist das jetzt wahr oder postest du gerade? Nee. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher bei dir. Jetzt erzähle ich die Wahrheit. Okay, Alex, oder wie immer du auch heißen magst. Jetzt kann ich ja verstehen, dass man das mal als Köder so benutzt, wie du das gerade machst. Ja, nicht als Köder auch. Einfach nur, ich habe jetzt auch zum Beispiel, letztens habe ich ein Mädchen jetzt angeschrieben im Internet, die ich überhaupt nicht leiden kann, um dann vielleicht mal Fotos von denen zu kriegen, die ich dann meinen Kollegen zeigen kann, um es dann darüber lustig zu machen. Ach so, kleine Tricksereien. Aber letztendlich kommt ja für dich nichts rum. Denn wenn es zu einer realen Verabredung kommt, stehst du ja blöd da. Kannst du ja gar nicht. Ja, also einmal ist ein Mädchen jetzt für mich schon circa 100 Kilometer gefahren und dann war ich nicht da und jetzt habe ich mir gedacht, nächstes Mal stelle ich mich da einfach hin und gucke mir das Mädchen mal in echt an. Ja schon, aber dann kann das Mädchen sagen, Schuss, also verarschen kann ich mich selbst. Ja, also, worauf ich hinaus will, ist, bei allem Verständnis, dass ich das nachvollziehen kann im ersten Moment, was du da machst, aber letztendlich bringt's dir doch nichts. Doch, also zum Beispiel abends, wenn ich jetzt Langeweile habe oder so, setze ich mich am PC und bin dann halt jetzt diese Person. Ja, schon okay, aber du... Und ich krieg dadurch Nacktfotos von Mädchen und so, also das, das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Wenn die Mädels so dumm sind und die Fotos verschicken, dann sind sie selbst schuld auch. Einige. Allerdings... Sind viele. Aber letztendlich träumt man doch davon, irgendwann dann auch mal Realkontakt zu den Mädels zu kriegen. Auf jeden Fall. Manchmal ärgere ich mich schon, dass ich nicht der Kerl bin. Nie kannst du dann doch, wenn du merkst, pass auf, nehmen wir mal an, du fängst an mit einer zu schreiben und du hast das Gefühl, Mensch, die ist wirklich toll, das ist ein guter Typ, so die Frau. Die hat einen, hatte ich auch schon ein paar. So, aber dann stehst du doch ziemlich blöd da, dass du in der Sackgasse sitzt und kannst nie sagen, komm, dann lass uns mal privat treffen. Das stimmt. Ne? Das ist so blöd. Das ist doof, aber dann versuche ich das halt mit meiner wirklichen Person, sie anzuschreiben. Und wenn ich dann merke, dass das ihr am Aussehen liegt, dann habe ich da eh kein Interesse mehr dran. Ach so, auf dem Weg. So könnte man dann, sicher. So. Und so. Wenn, jetzt wollen wir die moralische Frage stellen. Findest du es okay, die Leute mit Lug und Trug zu verarschen? Bei manchen schon. Also einmal hatte ich auch schon ein sehr schlechtes Gewissen, da waren Mädchen total fertig und... In der Regel ist es ja scheiße. Man will ja selbst auch nicht beschissen werden im Internet. Genau. Ne? Also manchmal tut es mir auch wirklich leid, aber bei manchen haben wir auch wirklich verdient. So. Ja, aber in deinem Fall finde ich es wirklich insofern komplett albern, weil ich glaube, so wie du dich beschrieben hast, bist du ein attraktiver Kerl. Man muss Geschmackssache bestimmt. Ja gut, aber ich meine, du bist 1,95 groß und bist ein stattlicher Bursche. Der sicherlich auch so, wie er aussieht, seinen Erfolg haben könnte im Internet. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie nie Freundin habe oder so. Ich habe auch ab und zu mal hier und da eine Freundin oder hier mal was mit einer oder da was mit einer. Ja. So ist das auch nicht, aber das ist einfach so ein lustiger Zeitvertreib. Es ist eher ein Spiel, ne? Und klar, es ist ein Spiel. Und das machen Tausende und Millionen Menschen machen das. Wobei es natürlich immer blöd ist, dass man beschwert sich ja selbst darüber, über zu viel Lüge im Netz. Und man macht's dann mit. Oder du machst es dann mit. Ja. So kann man sagen, Alex, ne? Ja, genau. Wann hast du die letzte Freundin gehabt? Die reale Freundin? Eine reale Freundin, das war jetzt keine richtige Freundin, das war nur so eine zwischenmenschliche Beziehung, die war vor 2 Wochen, 3 Wochen. Ach so, zwischenmenschliche Beziehung hört sich auch gut an. Gab Sex? Ja, klar. Ja, also einmal in der Nacht? Also eine Nacht nur, nicht einmal. Nee, öfter. Ach, öfter, ja. Ja, klar. Und Lust, dich mal zu verlieben demnächst? Ich bin verliebt. Du bist verliebt? Ja, sicher. Aber nicht in jemanden aus dem Netz? Ja, klar, sie ist auch im Netz, aber... Oh, ja. Nö. Also jetzt real verliebt. In real verliebt. Also die weiß, wer du bist. Ja. Die weiß, wer ich bin, genau. Ach so, also da könnte... Mit ihr war ich auch schon mal zusammen. Ach so. Vor einem Jahr oder so. Da könnte sie neu was anbahnen. Ja, ich hoffe, im Moment blockt sie ab, aber ich hoffe, da kommt was. Anderes Thema. Genau. So, jetzt hast du gerade Fachabi gemacht. Schlussfrage, wo willst du beruflich hin? Ich beginne zum 3.8., also jetzt 1.8. ist Wochenende, ich beginne zum 3.8. eine kaufmännische Ausbildung. Ah ja, sehr gut. Und dann geht's weiter, mal sehen, wo es denn hinführt, ne? Ja, genau. Ja, war sehr nett, mit dir geplaudert zu haben, Alex. Ja. Und Mädels, passt auf bei dem Typ, wie wir ihn gerade gehört haben. Genau. Alles Gute und viel Glück mit deiner neuen Beziehung. Hoffentlich Beziehung. Alles klar, Domian. Tschüss. Ciao. Und schon haben wir Mike hier. Mike ist 32. Hallo, Mike. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Ja, und zwar bei mir sieht das Ganze so aus. Ja? Ich bin extrem Kraftsportler, möchte ich mal sagen. Ah, ich verstehe. Ich ahne schon. Also Bodybuilding halt. Ja. Personelles. Ich mache das seit 4 Jahren. Mhm. Und das ganze Ding dabei ist so, seit 1,5 Jahren gebe ich mir Kuren. Was, du gibst dir Kuren? Kuren. Also mit diesen komischen Aufputschmitteln? Anabolika. Genau. Das heißt, das Zeug kauft man irgendwie unterm Tresen? Das bekommt man, wenn man das möchte, wenn man die richtigen Beziehungen hat. Ja. Ja, und dann also ist schon ein bisschen so schwarzmarktmäßig, ne? Man kann es nicht im normalen Laden kaufen. Also bei Schlecker bekommst du es nicht. Nee, genau. Jetzt, du sagst, du hast vor 4 Jahren angefangen. Also normal, ganz normal Kraft. Genau. Beschreib mir doch mal bitte, wie du vor 4 Jahren, also wie groß du warst und bist und wie viel du damals gewogen hast. Also größer, also größer geworden bin ich nicht seit 4 Jahren. Ist klar, ja. Bin ungefähr, also ca. 1,73. Ja. Und das hab, hab vor 4 Jahren so ungefähr na, so 73, 74 gewogen. Was so normal wäre, ne? Für ah. Ja. Heute, 4 Jahre, nachdem du trainiert hast und jetzt auch die Anabolika nimmst, ja. Wiegst du? Knapp 120 Kilo. Boah! Hammer! Hammer! Alles. Alles. Du hast kein Foto von dir? Ich habe leider kein Foto. Schade, hättest du es uns schicken können. Ich würde dich gerne angucken. Ja. Ist halt alles wirklich, wirklich rein, reine Muskeln, ne? Und ja, und wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall auch, dass das auf jeden Fall auch nicht gut ist, so gesundheitlich gesehen. Absolut. Aber da muss ich deine also die Vorrednerin zitieren, so mit der du da vorgesprochen hast. Die Julia. Ja, die war ja auch strikt auf dem Weg und meinte so, ich ziehe das trotzdem knallhart durch und so weiter und so fort, ne? Ja. So Dings, ich ziehe es auf jeden Fall auch durch. Also, weil wenn nichts gegen Muskeln, nichts gegen Training und Krafttraining und so. Entschuldige, dass ich ins Wort falle. Also, das letzte anderthalb Jahr, also ich gebe mir jetzt seit anderthalb Jahren, gebe ich mir die jetzt, ne? Ja. Was ich da für Resonanzen gezogen habe dabei, das ist echt unglaublich. Wenn ich von nach Hause komme und mich vom Spiegel sehe, ne? Ja. Ich glaube, ich bin auch Narzisst, ehrlich. Ja, ja, natürlich bist du das. Auf jeden Fall. Das, ich glaube, ich bin nämlich verliebt, ehrlich. Ja, das glaube ich. Das, also die Leute, die sowas machen, sind Narzissten. Ist so. Und dann, ey, es gibt auch so viele Frauen, die sagen zum Beispiel, ja, ich möchte lieber vielleicht einen, der nicht ganz so, und zu viel ist zu viel, ne? Mhm. Aber ich schwöre dir, ey, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Wo kriegst du denn Erfolgsrückmeldung? Ja, wenn ich halt, also erstmal bei meinem Job auf jeden Fall. Was machst du? Ich bin Personenschützer. Ja gut, ja klar, das ist natürlich klar. Ne? Und auch wenn ich halt in der Disco bin, logischerweise und so weiter. Dennoch glaube ich ja, dass du... Ich bin viel tätowiert, also ich habe eine Menge Tattoos so. Mhm. Aber ich glaube, dass allein ein intensives Training, bevor du die Anabolika genommen hast, hast du wahrscheinlich schon schweinegut ausgesehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen... Ja doch, ich bin ganz gut aussehender Kerl auf jeden Fall. So, und das, was denn jetzt dazugekommen ist, müsste eigentlich gar nicht sein. Ich muss ja sagen, ich finde das immer abstoßend, wenn die Leute zu aufgeblasen sind, oft zu aufgepumpt sind. Ja, Moment, was heißt aufgeblasen? So, man sagt ja immer so, wenn man Anabolika nimmt und so, ne? Das ist halt alles nur Luft und so, ne? Nein, ich weiß schon, das ist nicht Luft, aber... Oh, die Power ist auf jeden Fall da. So, jetzt, das ist alles Geschmackssache. Da kann man sagen, der eine findet das toll, der andere findet es nicht gut, muss man gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber du trägst ein extrem hohes gesundheitliches Risiko und dein Pimmel wird klein. Pass auf, ganz kurz, da will ich kurz was zu sagen. Das ist heftig auf jeden Fall. Was mir in letzter Zeit echt oft passiert ist und so, ne, wenn ich halt ein Mädchen halt mit nach Hause genommen habe und so, ne, habe ich abgekackt, ne? Bist du abgekackt? Oder? Ja, ich habe keinen mehr hochgekriegt. Ja, eben. Habe ich immer erst gedacht, so ist eine Kopfsache oder so, ne? Mike, und da hört zu mir das Verständnis auf. Die Jungs machen das, um noch kerniger, noch maskuliner zu werden. Und opfern dafür ihre Männlichkeit. Das verstehe ich nicht. Abgesehen von dem gesundheitlichen Problem, aber ich verstehe es nicht. Du kriegst keinen hoch und die Hoden schrumpfen. Also, ich krieg keinen hoch. Ist auf jeden Fall, ja. Ich habe das jetzt mittlerweile schon ein paar Mal mit so selbst erlebt, ne? Ja. Aber rüttelt dich das denn nicht auf? Hm? Rüttelt dich das denn nicht auf? Ich weiß nicht. Ja, stell dir mal vor, du machst es jetzt so weiter und legst noch mehr zu und bist aber komplett impotent. Na super. Aber ich kann damit nicht aufhören, Jürgen. Ja, aber allein dieser Gedanke. Nein, ich weiß. Sex, ist Sex nicht interessant für dich? Wichtig? Geben, ne? Was? Aber ich weiß nicht, ich kann damit nicht aufhören. Ja, das ist ein Suchtverhalten. Wenn ich meine paar Stunden im Studio und ich habe zu Hause auch Hantelbank und alles und so weiter und so. Ne? Wenn ich das geht gar nicht ohne. Ich weiß. Also ohne Scheiß, andere saufen sich einen rein, der eine macht dies, der andere macht das so. Ja. Ich nehme weder Drogen noch Alkohol, ich mache gar nichts. Doch, ne? Du nimmst Drogen, das ist eine Form von Droge, wirklich. Ja. Das ist eine Form von Droge. Und dieses, ich kann nicht, das lasse ich nicht gelten. Und das Einzige, was auch mehr aufgefallen ist, wo die Aggressivität steigt auf jeden Fall. So, das kommt auch noch hinzu. Also du siehst es ja schon selbstkritisch. Das ist das schlimmste Problem. Und überleg mal, jetzt kommst du in eine Schlägerei, was ich mir überhaupt nicht erlauben kann in meinem Beruf. Überhaupt nicht, nein. Also, wenn du dann wirklich jemanden triffst... Also wir haben eine ganze Menge Sachen aufgelistet, die extrem dagegen sprechen. Na, ich sage nur, nehmen wir mal an, du bist in der Schlägerei verwickelt, ne? Ja. Gerade mit der Masse, ne? Und du holst wirklich richtig auf, dann ist da Kollateralschaden im Gesicht auf jeden Fall, zieht mich hoch. Mhm. So, was bleibt als einziges übrig zu sagen? Lass es sein, fahr es runter. So, und du bist ein disziplinierter Kerl. Du hast das, das musst du in deinem Job sein und hast es sportlich bisher auch durchgezogen. Ich war immer schon eigentlich sportlich, so ich bin früher mit hoher Disziplin. ich appelliere an deine andere Disziplin, dass du nämlich auch mithilfe deiner Disziplin diese Sucht bekämpfst und das wieder in ein normal, auf eine normale Ebene zu führen. Du kannst ja muskulöser Kerl bleiben, aber ohne dieses Dreckzeug. Meinst du jetzt suchtbezogen jetzt darauf, dass ich mir das Zeug spritze, ja, oder suchtbezogen, ja, dass ich nicht aufhören kann zu trainieren? Ach, trainieren kannst du von mir aus, aber ohne das Zeug. Wenn du das schon mal runtergefahren hast, sind wir schon einen großen Schritt weiter. Jetzt muss ich leider Schluss machen, Mike. Kein Problem. Kann ich noch trotzdem grüßen? Sendung ist leider rum. Mach's gut. Tschüss, Mike. In der Technik, Thomas Wittig. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.